1975. Die Vereinten Nationen proklamieren 1975 zum Jahr der Frau. In der Bundesrepublik entspricht das der aktuellen Zeitströmung. Beflügelt durch die Diskussion um den Abtreibungsparagraphen 218 hat sich eine Frauenbewegung etabliert, der es um die Veränderung der gesellschaftlichen Frauenrolle geht. Sie beschäftigt sich mit politischen Fragen. Für viele Frauen steht aber zunächst die eigene Person im Vordergrund. Attentate terroristischer Vereinigungen verfolgen das Ziel, die inhaftierten Köpfe der RAF freizupressen. So zum Beispiel der Anschlag auf die bundesdeutsche Botschaft in Stockholm. Einer Festung gleicht das Prozessgebäude in Stuttgart-Stammheim, wo am 21. Mai das Verfahren gegen das Führungsquartett der Baader-Meinhof-Gruppe beginnt. Was sonst noch geschieht? Die deutschen Autobauer können wieder einen kleinen Boom verzeichnen. Das Thema der Verkleidung wird in der Modewelt großgeschrieben, das gesetzliche Alter der Volljährigkeit von 21 auf 18 herabgesetzt und griechischer Wein erfreut die Deutschen. Mehr als eine Randnotiz. Die Veröffentlichung des Abhörprotokolls eines Telefonats zwischen Helmut Kohl und Kurt Biedenkopf durch den Stern führt zu einem Skandal. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.